Lição 6. No Hotel. 1. Hotelangestellte an der Rezeption. O recepcionista. Ozean. O oceano. Buchen. Reservar. Einzelzimmer. O quarto individual. Zweibettzimmer. O quarto duplo. Moment. O momento. Bitte. Por favor. Noch. Ainda. Bad. O banho. Alle Zimmer. Todos os quartos. Klimaanlage. O ar condicionado. Rádio. O rádio. Fernsehen. A televisão. Balcão. A varanda. Preis. O preço. Meeresblick. A vista para o mar. Frühstück. O pequeno almoço. Inbegriffen. Incluído. Ich kann, ich darf. Posso. Können, dürfen. Poder. Buchen. Fazer uma reserva. Selbstverständlich. Com certeza. Auf welchen Namen? Em que nome? Könnten Sie bitte buchstabieren? Podia soletrar, por favor? Es ist reserviert. Está reservado. 2. Doppelzimmer mit Doppelbett. O quarto de casal.